Das Ö1 Hörspiel. Präsentiert von Kurt Reisnecker. Wie sehr Theater bewegen kann, wie politisch Theater sein kann, das zeigt das Drama, das unserem heutigen Hörspiel zugrunde liegt. Der Autor, ein 23-jähriger Jus- und Medizinstudent, hat es zunächst anonym und im Selbstverlag veröffentlicht. Als es dann doch in einem Staatstheater aufgeführt werden soll, muss er die Geschichte ein paar hundert Jahre in die Vergangenheit zurückverlegen. Zu aktuell nämlich dürfe der Stoff nicht erscheinen. Und doch, das Publikum ahnt die Relevanz des Stücks. Die Uraufführung ist ausverkauft und die Wirkung enorm. Das Theater, so Zeitzeugen, glich einem Irrenhaus. Rollende Augen, geballte Fäuste, stampfende Füße, heißere Schreie im Zuschauerraum. Fremde Menschen fielen sich in die Arme. Es war eine allgemeine Auflösung wie im Chaos, aus dessen Nebeln eine neue Schöpfung hervorbricht. Wir schreiben das Jahr 1782 und das Stück, uraufgeführt am Nationaltheater Mannheim, ist ein Paradebeispiel für die kurze Phase des Sturm und Drang in Deutschland, am Vorabend der Französischen Revolution. Es ist eine leidenschaftliche Kritik an den Machtstrukturen der feudalistischen Gesellschaft. Es artikuliert den Wunsch nach Befreiung von den einengenden Grenzen religiöser und moralischer Ordnung und Tradition. Und es verklärt den unbegrenzten Tatendrang der Genies. Die Sturm und Drang genannte Phase in der deutschsprachigen Literatur wird auch Geniezeit genannt und Schillers Die Räuber beinhaltet all die erwähnten Elemente. Die Räuber sind auch ein Familiendrama. Franz, der Zweitgeborene, wendet sich gegen den Vater und gegen den bevorzugten älteren Bruder Karl. Seine Intrige glückt. Karl, der glaubt, enterbt zu sein, gründet mit seinem Studienfreund Spiegelberg und anderen eine Räuberbande. Beide, Karl wie Franz, setzen sich über die bestehenden Ordnungen und Traditionen hinweg. Freiheit ohne Moral, dass sich über andere erheben, dass dies nicht gut gehen kann, auch das zeigt uns Friedrich Schiller in seinem Stück »Die Räuber«. Quae medicamenta non sanant, ferrum sanat. Quae ferrum non sanat, ignis sanat. Was Arzneien nicht heilen, heilt das Messer. Was das Messer nicht heilt, heilt das Brennen. Was aber Brennen nicht heilt, muss als unheilbar angesehen werden. Hippokrates. Friedrich Schiller. Die Räuber. Aber ist euch auch wohl, Vater? Ihr seht so blass. Ganz wohl, mein Sohn. Was hattest du mir zu sagen? Ein Brief von unserem Korrespondenten in Leipzig. Nachrichten von meinem Sohn Karl? So ist es, ich fürchte aber. Ihr vergebt mir, wenn ich euch den Brief nicht selbst lesen lasse. Noch dürft ihr nicht alles hören. Alles! Alles! Mein Sohn, du ersparst mir die Krücke. Leipzig vom 1. Mai. Ich kann aus 100 Briefen von dir abnehmen, liebster Freund, wie Nachrichten dieser Art dein brüderliches Herz durchbohren müssen. Mir ist's, als sähe ich dich schon um den Nichtswürdigen, den Abscheulichen in 1000 Tränen ergossen. Mir ist's, als sähe ich schon deinen alten, frommen Vater totenbleich. Seht, Vater, ich lese euch nur das Glimpflichste. Weiter, weiter! Totenbleich in seinen Stuhl zurücktaumeln und dem Tage fluchen, an dem ihm zum ersten Mal Vater entgegengestammelt ward. Dein Bruder scheint nun das Maß seiner Schande erfüllt zu haben. Gestern um Mitternacht hatte er den großen Entschluss, nach 40.000 Dukaten Schulden, nachdem er zuvor die Tochter eines reichen Bankiers entjungfert und ihren Galan, einen braven Jungen von Stand, im Duell auf den Tod verwundet, mit 7 anderen, die er mit in sein Luderleben gezogen, dem Arm der Justiz zu entlaufen. Vater, wie wird euch? Es ist genug. Lass ab, mein Sohn. Mein Name. Meine Aussichten. Meine goldenen Träume. Das weiß ich wohl. Der feurige Geist, der in dem Buben lodert, sagt der immer, der ihn für jeden Reiz von Größe und Schönheit so empfindlich macht. Diese Offenheit, die seine Seele auf dem Auge spiegelt, dieser kindliche Ehrgeiz, dieser unüberwindliche Starrsinn und all diese schönen glänzenden Tugenden, die in dem Vatersöhnchen keimten, werden ihn dereinst zu einem warmen Freund eines Freundes, zu einem trefflichen Bürger, zu einem Helden, zu einem großen, großen Manne machen. So, seht ihr es nun, Vater. Der feurige Geist hat sich entwickelt, ausgebreitet. Herrliche Früchte hat er getragen. Seht diese Offenheit, wie hübsch sie sich zur Frechheit herumgedreht hat. Seht dieses feurige Genie, wie es das Öl seines Lebens in 6 Jährchen so rein weggebrannt hat. Vielleicht, Vater, erlebt ihr noch die Freude, ihn an der Front eines Heeres zu erblicken, das in der heiligen Stille der Wälder residiert und dem müden Wanderer seine Reise um die Hälfte der Bürde erleichtert. Vielleicht könnt ihr noch, ehe ihr zur Grabe geht, eine Wallfahrt nach seinem Monumente tun, dass er sich zwischen Himmel und Erden errichtet, vielleicht. O Vater, Vater, Vater. Seht euch nach einem anderen Namen um. Sonst deuten Krämer und Gassenjungen mit Fingern auf euch, die euren Herrn Sohn im Porträt gesehen haben. Und auch du, mein Franz, auch du? Ihr seht, ich kann auch witzig sein, aber mein Witz ist Skorpionstich. Und dann der trockene Alltagsmensch, der kalte, hölzerne Franz und wie die Titelchen alle heißen mögen, die euch der Kontrast zwischen ihm und mir mocht eingegeben haben, der wird einmal zwischen seinen Grenzsteinen sterben und modern und vergessen werden, wenn der Ruhm dieses Universalkopfs von einem Pole zum anderen fliegt. Mit gefalteten Händen dankt der kalte, trockene, hölzerne Franz, dass er nicht ist wie dieser. Vergib mir, mein Kind. Zürne nicht auf einen Vater, der sich in seinen Planen betrogen findet. Nun, Vater. Ich will ihm schreiben, dass ich meine Hand von ihm wende. Da tut ihr recht und klug daran. Dass er nimmer vor meine Augen komme. Das wird eine heilsame Wirkung tun. Bis er anders wird. Schon recht, schon recht. So will ich ihm das auf der Stelle schreiben. Halt! Noch ein Wort, Vater. Eure Entrüstung, fürchte ich, möchte euch zu harte Worte in die Feder werfen, die ihm das Herz zerspalten würden. Und darum wird's besser sein, überlasst das Schreiben mir. Tu das, mein Sohn. Schreib ihm. Schreib ihm, dass ich 1000 blutige Tränen, 1000 schlaflose Nächte, aber bring meinen Sohn nicht zur Verzweiflung. Wollt ihr euch nicht zu Bette legen, Vater? Es griff euch hart an. Ich sage dir, bring meinen Sohn nicht zur Verzweiflung. Tröste dich, Alter. Du wirst ihn nimmer an diese Brust drücken. Da müsste ich ein erbärmlicher Stümper sein, wenn ich es nicht einmal so weit gebracht hätte, einen Sohn vom Herzen des Vaters loszulösen. Glück zu, Franz! Weg ist das Schoßkind. Der Wald ist heller. Und Gram wird auch den Alten bald fortschaffen. Und ihr muss ich diesen Karl aus dem Herzen reißen, wenn auch ihr halbes Leben dran hängen bleiben sollt. Pfui. Pfui über das schlappe Kastratenjahrhundert. Zu nichts nütze, als die Taten der Vorzeit wiederzukäuen und die Helden des Altertums mit Kommentationen zu schinden und zu verhunzen mit Trauerspielen. Die Kraft seiner Lenden ist versiegen gegangen und nun muss Bierhefe den Menschen fortpflanzen helfen. Tee, Bruder, Tee! Nein, ich mag nicht daran denken. Ich soll meinen Leib pressen in eine Schnürbrust und meinen Willen schnüren in Gesetz? Das Gesetz hat zum Schneckengang verdorben, was Adlerflug geworden wäre. Das Gesetz hat noch keinen großen Mann gebildet, aber die Freiheit brütet Kolosse und Extremitäten aus. Ah. Ja. Stelle mich vor ein Heer Kerls wie ich. Und aus Deutschland soll eine Republik werden, gegen die Rom und Sparta Nonnenklöster sein sollen. Ja, bravo. Bravissimo. Du bringst mich eben recht auf das Chapitre. Ich will dir was ins Ohr sagen, Mohr, das schon lang mit mir umgeht. Und du bist der Mann dazu. Sauf, Bruder, sauf. Wie wär's, wenn wir Juden würden und das Königreich wieder aufs Tapet brächten? Ja, ich sehe schon, ja. Ich merk's. Du willst die Vorhaut aus der Mode bringen, weil der Barbier die deinige ja schon hat. Ich bin freilich wunderbarerweise schon im Voraus beschnitten. Kamerad, mit den Narrenstreichen ist's nun zu Ende. Nein. Das kann nicht sein. Unmöglich, Bruder. Das kann dein Ernst nicht sein. Meinst du, deine Stänkereien in Leipzig machen die Grenzen des menschlichen Witzes aus? Dann lass uns erst in die große Welt kommen. Paris und London. Nee. Du hast es wohl gar noch weitergebracht. Riesenplane gären in meinem schöpferischen Schädel. Verfluchte Schlafsucht, die bisher meine Kräfte in Ketten schlug, meine Aussichten sperrte und spannte. Ich erwache. Fühle, wer ich bin, wer ich werden muss. Du bist ein Narr. Der Wein, Brammer, passiert aus deinem Gehirn. Spiegelberg wird es heißen. Kannst du hexen, Spiegelberg? Es ist schade, dass du kein General geworden bist. Spiegelberg wird der König sagen. Du hättest die Österreicher durch ein Knopfloch gejagt. Ja, höre ich die Doktors jammern. Es ist unverantwortlich, dass der Mann nicht die Medizin studiert hat. Er hätte ein neues Kropfpulver erfunden. Ach, und dass er das Steuerrecht nicht zum Fach genommen hat, werden sie in ihren Kabinetten seufzen. Er hätte aus Steinen Louis Dors hervorgezaubert. Und Spiegelberg wird es heißen in Osten und Westen und in den Kot mit euch, ihr Memmen, ihr Kröten, indes Spiegelberg mit ausgespreiteten Flügeln zum Tempel des Nachruhms emporfliegt. Glück auf den Weg. Steig du auf Schandsäulen zum Gipfel des Ruhms. Im Schatten meiner väterlichen Haine, in den Armen meiner Amalia, lockt mich ein edler Vergnügen. Schon die vorige Woche habe ich meinem Vater um Vergebung geschrieben, habe ihm nicht den kleinsten Umstand verschwiegen. Und wo Aufrichtigkeit ist, da ist auch Mitleid und Hilfe. Lass uns Abschied nehmen. Wir sehen uns heute und nie mehr. Die Post ist angelangt. Die Verzeihung meines Vaters ist schon innerhalb dieser Stadtmauern. Die Post ist da. Bruder, den Brief. Was ist dir? Bist du nicht wie die Wand? Er macht Gestus wie beim St. Veitstanz. Meines Bruders Hand. Mohr! Wohlaus, Mohr, was beginnst Spiegelberg. Du? Spiegelberg! Was hat er? Hey, Spiegelberg! Was hat er? Er ist gleich wie die Leiche. Das müssen schöne Neuigkeiten sein. Lass doch sehen. Unglücklicher Bruder. Der Anfang klingt lustig. Nur kürzlich muss ich dir melden, dass deine Hoffnung vereitelt ist. Du sollst hingehen, lässt dir der Vater sagen, wohin dich deine Schandtaten führen. Ja, ja. Auch, sagt er, werdest du dir keine Hoffnung machen, jemals Gnade zu seinen Füßen zu erwimmern. Wenn du nicht gewärtig sein wolltest, im untersten Gewölb seiner Türme mit Wasser und Brot so lang traktiert zu werden, bis deine Haare wachsen wie Adlersfedern und deine Nägel wie Vogelklauen werden. Das sind seine eigenen Worte. Er befiehlt mir, den Brief zu schließen. Leb wohl auf ewig. Ich bedauere dich. Franz von Mohr. Ein zuckersüßes Brüderchen, in der Tat. Franz heißt die Kanaille. Was? Von Wasser und Brot ist die Rede? Da habe ich anders für euch gesorgt. Sagt ich's nicht, ich müsste am Ende für euch alle denken. Was sagt der Schafskopf? Der Esel will für uns alle denken. Hasen, Krüppel, lahme Hunde seid ihr alle. Wenn ihr das Herz nicht habt, etwas Großes zu wagen. Nun, das wären wir freilich, du hast recht. Aber wird es uns auch aus dieser vermaledeiten Lage reißen, was du wagen wirst? Hä? Wird es? Du armer Tropf, aus dieser Lage reißen. Aus dieser Lage reißen. Und auf mehr raffiniert dein Fingerhut voll Gehirn nicht? Zu Helden, sag ich dir. Zu Freiherren, zu Fürsten, zu Göttern wird's euch machen. Das ist viel, auf einen Hieb, wahrlich. Aber es wird wohl eine halsbrechende Arbeit sein, hä? Den Kopf wird's wenigstens kosten. Es will nichts als Mut. Denn was den Witz betrifft, den nehme ich gern über mich. Mut, sag ich Schweizer. Mut, Roller. Grimm, Schwarz. Mut. Mut? Wenn's nur das ist, Mut hab ich genug, um barfuß mitten durch die Hölle zu gehen. Mut genug, mich unterm lichten Galgen mit dem leibhaftigen Teufel um einen armen Sünder zu walten. So gefällt mir's. Wenn ihr Mut habt, kommt. Wir wollen uns in den böhmischen Wäldern niederlassen. Dort eine Räuberbande zusammenziehen. Na, was gafft ihr mich an? Was gafft ihr mich an? Ist euer bisschen Mut schon verdampft? Du bist wohl nicht der erste Gauner, der über den hohen Galgen weggesehen hat. Und doch, was hätten wir sonst noch für eine Wahl übrig? Wahl? Was? Nichts habt ihr zu wählen. Mein Plan wird euch immer am höchsten possieren und da habt ihr noch Ruhm und Unsterblichkeit. Frisch auf, Kameraden. Was in der Welt wiegt diesen Rausch des Entzückens auf? Kommt, Kameraden. Sachte, nur sachte. Kommt. Wohin? Das Tier muss auch seinen Kopf haben. Ja. Was predigt der Zauderer? Stand nicht der Kopf schon, ehe noch ein Glied sich regte? Folgt, Kameraden. Gemach, sag ich. Auch die Freiheit muss ihren Herrn haben. Aber ich fürchte, er wird es nicht tun. Warum nicht? Sag's keck heraus, Freund. So schwer es ist, sag's unverzagt, Roller. Vielleicht wird er es doch tun. Ohne den Moor sind wir Leib ohne Seele. Du siehst weg, Amalia. Verdiene ich weniger als der, den der Vater verflucht hat? Weg. Des liebevollen, barmherzigen Vaters, der seinen Sohn Wölfen und Ungeheuern preisgibt. Schämt euch, ihr Unmenschen! Schämt euch, ihr Drachenseelen, ihr Schande der Menschheit! Seinen einzigen Sohn! Ich dachte, er hätte ihrer Zween. Ja, er verdient solche Söhne zu haben, wie du bist. Du schwärmst, meine Liebe, du bist zu bedauern. Oh, ich bitte dich, bedauerst du deinen Bruder? Nein, Unmensch, du hassest ihn! Du hassest mich doch auch. Ich liebe dich. Ich liebe dich wie mich selbst, Amalia. Wenn du mich liebst, kannst du mir wohl eine Bitte abschlagen? Keine. Keine, wenn sie nicht mehr ist als mein Leben. Wenn das ist, eine Bitte, die du so leicht, so gern erfüllen wirst. Hasse mich. Ich müsste feuerrot werden vor Scham, wenn ich an Karren denke und mir eben einfiel, dass du mich nicht hassest. Du versprichst mir's doch. Jetzt geh. Und lass mich. Ich bin so gern allein. Allerliebste Träumerin. Wie sehr bewundere ich dein sanftes, liebevolles Herz. Hier. Hier herrschte Karl wie ein Gott in seinem Tempel. Karl stand vor dir im Wachen. Karl regierte in deinen Träumen. Die ganze Schöpfung schien dir nur in den einzigen zu zerfließen. Den einzigen wiederzustrahlen. Den einzigen dir entgegenzutönen. Ja, wahrhaftig. Ich gesteh's. Euch Barbaren zum Trotz will ich's vor aller Welt gestehen. Ich lieb ihn. Stille. Stille, gute Seele. Oh, Amalia. Wie lieb ich dich um dieser unerschütterten Treue gegen meinen Bruder. Wie schön hast du meine Wünsche gerechtfertigt. Mit diesen Tränen, diesen Seufzern, diesem himmlischen Unwillen. Auch für mich. Unsere Seelen stimmten so zusammen. Nein, nein, das taten sie nie. So ganz gleich in unseren Neigungen. Geh aus meinen Augen! Du kennst mich nicht, Amalia. Du kennst mich gar nicht. Oh, ich kenne dich. Von jetzt an kenne ich dich. Und du wolltest ihm gleich sein. Geh den Augenblick. Du hassest mich. Ich verachte dich. Geh! Menschen. Menschen. falsche, heuchlerische Krokodilbrut. Bosheit. Bosheit hab ich dulden gelernt. Kann dazu lächeln, wenn mein erboster Feind mir mein eigen Herzblut zutrinkt. Aber wenn Blutliebe zur Verräterin, wenn Vaterliebe zur Megäre wird und so fange Feuer männliche Gelassenheit, verwilde zum Tiger sanftmütiges Lamm und jede Faser recke sich auf zu Grimm und Verderben. Höre, Mohr, was denkst du davon? Ein Räuberleben ist doch auch besser als bei Wasser und Brot im untersten Gewölbe der Türme. Komm mit uns in die böhmischen Wälder. Wir wollen eine Räuberbande sammeln und du... Du sollst unser Hauptmann sein. Du musst unser Hauptmann sein. Larven, ihr Memmen, ihr... Lass dir das Wort ein. Höre, Kerl. Das hast du nicht aus deiner Menschenseele hervorgeholt. Wer blies dir das Wort ein? Ja. Ja, bei dem tausendarmigen Tod. Das wollen wir. Das müssen wir. Der Gedanke verdient Vergötterung. Räuber und Mörder. So wahr meine Seele lebt. Ich bin euer Hauptmann. Ich liebe den Hauptmann! Dass ich ihm hinhelfe. Mörder, Räuber. Mit diesem Wort war das Gesetz unter meine Füße gerollt. Menschen haben Menschheit vor mir verborgen, da ich an Menschheit appellierte. Weg denn von mir Sympathie und menschliche Schonung. Ich habe keinen Vater mehr. Ich habe keine Liebe mehr. Kommt, kommt, tretet her um mich, ein jeder. Und schwöret mir Treue und Gehorsam zu. Bis in den Tod, schwört mir. Schwört mir das. Bei dieser männlichen Rechte. Wir schwören dir Treu und Gehorsam bis in den Tod. Nun, bei dieser männlichen Rechte schwöre ich euch hier, treu und standhaft euer Hauptmann zu bleiben, bis in den Tod. Den soll dieser Arm gleich zur Leiche machen, der jemals zagt oder zweifelt oder zurücktritt. Ein gleiches widerfahre mir von jedem unter euch, wenn ich meinen Schwur verletze. Seid ihr zufrieden? Wir sind zufrieden! Und denn? Bitte nicht zufrieden. So lasst uns gehen! Und fürchtet euch nicht vor Tod und Gefahr. Denn über uns waltet ein unbeugsames Fatum. Jeden ereilet endlich sein Tag. Es sei auf dem weichen Kissen von Flaum oder im rauen Gewühl des Gefechts oder auf offenem Galgen und Rad. Eins davon ist unser Schicksal. Ja! Register hat ein Loch. Du hast das Gift weggelassen. Hermann, zu euren Diensten. Ich habe dir etwas zu sagen, Hermann. Ich höre mit 1000 Ohren. Mein Vater hat dich sehr beleidigt, Hermann. Der Teufel hole mich, wenn ich's vergesse. Du gefällst mir, Hermann. Aber ich vergesse, wovon ich dir sagen wollte. Hast du das Fräulein von Edelreich schon vergessen, Hermann? Oh, Wetterelement, was erinnert ihr mich an das? Mein Bruder hat sie dir weggefischt. Er soll dafür büßen. Du kannst nichts tun, als deine Wut an trockenem Brode auslassen. Ich will ihn zu Staub zerreiben. Du musst das Fräulein nicht fahren lassen, Hermann. Ich würde das Äußerste versuchen, wenn ich an deiner Stelle wäre. Komm näher. Du sollst Amalia haben. Oh, das muss ich. Trotzdem, Teufel, das muss ich. Komm näher, sag ich. Sag mir, was soll ich tun? Kleide dich um. Mach dich ganz unkenntlich. Lass dich beim Alten melden. Gib vor, du kämest geradenwegs aus Böhmen, hättest mit meinem Bruder dem Treffen bei Prag beigewohnt. Aha. Hättest ihn auf der Wahlstatt den Geist aufgeben Aber sehen. Wird man mir glauben? Dafür lass mich sorgen. Mach jetzt nur, dass du fortkommst und ungesehen. Die Katastrophe dieser Tragikomödie überlass mir. Und die wird sein. Vivat der neue Herr, Franziskus von Mohr. Wie schlau du bist. Denn siehst du, Amalia gibt ihre Hoffnung auf ihn auf. Der Alte misst sich den Tod seines Sohnes bei und er wird die Nachricht nicht überleben. Dann bin ich sein einziger Sohn. Amalia hat ihre Stützen verloren und ist ein Spiel meines Willens. Rechnet auf mich. Lasst nur mich machen. Adieu. Die Ernte ist dein, mein lieber Hermann. Wenn der Ochse den Kornwagen in die Scheune gezogen hat, so muss er mit Heu Vorlieb nehmen. Dir eine Stallmagd und keine Amalia. Bist du da? Ja. Ist es wirklich? Also lass dich doch zu Brei zusammendrücken, lieber Herzensbruder Moritz. Willkommen in den böhmischen Wäldern. Du bist ja groß geworden und stark. Sternkreuzbataillon. bringst ja Rekruten mit deinem ganzen Trieb, du trefflicher Werber. Ich muss was Magnetisches an mir haben, das dir alles Lumpengesindel auf Gottes Erdboden anzieht wie Stahl und Eisen. Schöner Magnet, du. Moritz, du wirst dem Hauptmann mit deinen Rekruten willkommen sein. Er hat auch schon brave Kerl angelockt. Und sie schämen sich nicht, unter ihm zu dienen. Er mordet nicht um des Raubes willen wie wir. Aber soll er dir einen Landjunker schröpfen, der seine Bauern wie das Vieh abschindet? Oder einen Schurken mit goldenen Borten unter den Hammer kriegen, der die Gesetze falsch münzt und das Auge der Gerechtigkeit übersilbert? Ha, Kerl, da ist er dir in seinem Element und haust teufelmäßig, als wenn jede Faser an ihm eine Furie wäre. Leise, er schlummert. Ehrwürdig, wie man die Heiligen malt. Nein, ich kann dir nicht zürnen. Mein Sohn, mein Sohn, mein Sohn. Sein Sohn ist in seinen Träumen. Ach, wie siehst du so elend? Sieh mich nicht an. Ich bin elend genug. Seht auf, lieber Kreis, ihr träumtet nur. Fasst euch. Gastiger Franz, willst du ihn auch meinen Träumen entreißen? Merkst du's, Amalia? Wo ist er? Wo? Wo bin ich? Du da? Amalia? Wie ist euch? Warum habe ich nicht fortgeträumt? Vielleicht hätte ich Verzeihung erhalten aus seinem Munde. Engel grollen nicht. Er verzeiht euch. Vater meines Karls, ich verzeih euch. Oh, meine Tochter. Es ist schwer, es ist traurig. Ich sterbe und mein Sohn Karl ist nicht hier. Ich werde zu Grabe getragen und er weint nicht an meinem Grabe. Wie süß ist's, eingewiegt zu werden in den Schlaf des Todes von dem Gebet eines Sohnes. Das ist Wiegengesang. Ja, süß, himmlisch süß ist's, eingewiegt zu werden. Vielleicht träumt man auch im Grabe noch fort. Ein langer, ewiger Traum von Karren, bis... Oh, ich störe. Aber hier ist der Mann. Schreckliche Botschaften, sagt er, warten auf euch. Könnt ihr sie hören? Gnädiger Herr, lasst es einem armen Mann nicht entgelten, wenn er wider Willen euer Herz durchbohrt. Ich bin ein Fremdling in diesem Lande, aber euch kenne ich sehr gut. Ihr seid der Vater Karls von Moor. Woher weißt du das? Ich kannte euren Sohn nicht. Er lebt. Lebt. Du kennst ihn. Wo ist er? Wo? Du weißt von meinem Sohn? Da er auf der Welt nichts mehr zu hoffen hatte, zog ihn der Hall von Friedrichs siegreicher Trommel nach Böhmen. Erlaubt mir, sagte er zum großen Schwerin, dass ich den Tod sterbe auf dem Bette der Helden. Ich habe keinen Vater mehr. Sieh mich nicht an, Amalia. Man gab ihm eine Fahne. Er flog den preußischen Siegesflug mit. Wir kamen zusammen, unter ein Zelt zu liegen. Er sprach viel von seinem alten Vater und von bessern, vergangenen Tagen und von vereitelten Hoffnungen. Uns standen die Tränen in den Augen. Still. Oh, still. 8 Tage drauf war das heiße Treffen bei Prag. Ich darf euch sagen, euer Sohn tat Wunder vor den Augen der Armee. 5 Regimenter mussten neben ihm wechseln. Er stand. Feuerkugeln fielen rechts und links. Euer Sohn stand. Eine Kugel zerschmetterte ihm die rechte Hand. Euer Sohn nahm die Fahne in die linke und stand. Ich traf ihn am Abend der Schlacht. Mit der linken hielt er das stürzende Blut. Bruder, rief er mir entgegen. Der General sei vor einer Stunde gefallen. Er ist gefallen, sagte ich. Und du? Nun, wer ein braver Soldat ist, rief er und ließ die linke Hand los, der folge seinem General wie ich. Bald darauf hauchte er seine große Seele dem Helden zu. Dass der Tod deine verfluchte Zunge versiegle! Bist du hierher gekommen, unserem Vater den Todesstoß zu geben? Vater, Amalia, Vater. Es war der letzte Wille meines sterbenden Kameraden. Nimm dies Schwert, röchelte er. Du wirst meinem alten Vater überliefern. Das Blut seines Sohnes klebt daran. Sag ihm, sein Fluch hätte mich gejagt in Kampf und Tod. Ich sei gefallen in Verzweiflung. Sein letzter Seufzer war Amalia. Sein letzter Seufzer, Amalia. Mein Fluch ihn gejagt in den Tod. Gefallen in Verzweiflung. Oh, was habt ihr gemacht, Vater? Mein Karl! Mein Bruder! Was waren seine letzten Worte? Sein letzter Seufzer war Amalia. Sein letzter Seufzer war Amalia? Nein. Du bist kein Betrüger. So ist es wahr. Wahr. Er ist tot. Tot. Tot. Karl ist tot. Wehe. Wehe. Verlass mich nicht, meine Tochter. Franz. Franz. Gib mir meinen Sohn wieder. Wer war's, der ihm den Fluch gab? Fluch über seine Henker. Du hast mir meinen Sohn aus den Armen gestohlen. Wehe. Wehe. Sie fliehen, verlassen mich im Tode. Will mir keiner das Haupt halten, will keiner die ringende Seele entbinden. Keine Söhne, keine Töchter, keine Freunde. Menschen nur. Wer da? Was gibt's da? Passagiers im Wald? Hurtig! Hurtig! Wo sind die anderen? Wisst ihr denn nicht? Roller! Was denn? Was denn? Roller ist gehangen. Noch vier andere mit. Roller? Woher weißt du's? Weiß es der Hauptmann? Erst gestern erfährt das. Er schäumt wie ein Eber. Du weißt, er hat immer am meisten gehalten auf Roller und nun die Tortur erst. Strick und Leiter sind schon an den Turm gebracht worden. Es half nichts. Er selbst hat sich schon in Kapuzinerskutte zu ihm geschlichen und die Person mit ihm wechseln wollen. Roller schlug's hartnäckig ab. Jetzt hat er einen Eid geschworen, dass es uns eiskalt über die Leber lief. Er wolle ihm eine Todesfackel anzünden, wie sie noch keinem König geleuchtet hat, die in den Buckel braun und blau brennen soll. Mir ist bang für die Stadt. Das ist wahr. Ich kenne den Hauptmann. Wenn er dem Teufel sein Wort draufgegeben hätte, in die Hölle zu fahren, er würde nie beten, wenn er mit einem halben Vater unser selig werden könnte. Ach, der arme Roller. Der arme Roller. Amalia, kommst du, meine Seele zu lösen? Ihr habt einen herrlichen Sohn verloren. Ermordet, willst du sagen? Wir wären zu glücklich gewesen auf dieser Welt. Oh, es wird mir durch die Seele schneiden, ein Schwert. Im Anschauen des Unendlichen mich zermalmen, die Erinnerung. Ich habe meinen Sohn ermordet. Er wird euch die Schmerzerinnerung aus der Seele lächeln. Seid doch heiter, lieber Vater. Ich bin zu ganz. Sein letzter Seufzer war ja Amalia. Wird nicht sein erster Jubel Amalia sein? Ja. Wird mir lächelnd, sagst du, vergeben. Du musst bei mir bleiben, Geliebte meines Karls, wenn ich sterbe. Ihr seid zu beneiden. Warum sind diese Gebeine nicht mürb? Warum diese Haare nicht grau? Wehe über die Kräfte der Jugend. Willkommen, du markloses Alter, näher gelegen dem Himmel und meinem Karl. Tritt her, mein Sohn. Vergib mir, wenn ich vorhin zu hart gegen dich war. Ich vergebe dir alles. Ich möchte so gern in Frieden den Geist aufgeben. Habt ihr genug um euren Sohn geweint? Soviel ich sehe, habt ihr nur einen. Jakob hatte der Söhne 12. Aber um seinen Josef hat er blutige Tränen geweint. Geh, meine Tochter, und lies mir die Geschichte Jakobs und Josefs. Welches soll ich euch lesen? Lies mir den Jammer des Verlassenen, als er ihn nimmer unter seinen Kindern fand. Da nahmen sie Josefs Rock und schlachteten einen Ziegenbock und tauchten den Rock in das Blut und schickten den bunten Rock hin und ließen ihn ihrem Vater bringen und sagen, diesen haben wir gefunden. Siehe, ob's deines Sohnes Rock sei oder nicht. Ach. Hör auf. Hör auf. Mir wird sehr übel. Hilf, Himmel. Was ist das? Das ist der Tod. Schwarz schwimmt vor meinen Augen. Wo ist mein Sohn Franz? Er ist geflohen. Oh Gott, erbarme sich unser. Geflohen. Geflohen von der sterbenden Bette. Und das all... Tod! Alles tot! Horch! Ein Schuss! Noch einer! Schwefel, ich rieche Schwefel! Wieder einer. Feuer! Der Hauptmann! Feuer! Feuer! Roller! Roller! Hol mich 10 Teufel! Roller, Schweizer! Bei der Feueresse des Pluto bist du vom Rad auferstanden! Bist du sein Geist? Oder bin ich ein Narr? Oder bist du es wirklich? Ich bin's! Leibhaftig! Ganz? Wo glaubst du, dass ich herkomme? Da fragt die Hexe. Der Stab war schon über dich gebrochen. Das war ja freilich. Und noch mehr. Ich komme Rektor vom Galgen her. Oh, lass mich nur erst zu Atem kommen. Gebt mir doch ein Glas Branntenwein. Meine Knochen fallen auseinander. Mein Hauptmann. Wo ist mein Hauptmann? Gleich, gleich. So sag doch, wie bist du davongekommen? Wie haben wir dich wieder? Und der Kopf geht mir um. Vom Galgen her, sagst du? Das schmeckt. Das brennt ein. Ach, geradeswegs vom Galgen her, sag ich. Ihr steht da und gafft und könnt's nicht träumen. Dem Hauptmann danke ich Luft, Freiheit und Leben. Ja, es war ein Spaß, der sich hören lässt. Wir hatten gestern Wind gekriegt. Der Roller liege tüchtig im Salz und werde morgen am Tag, das war heute, den Weg alles Fleisches gehen müssen. Auf, sagt der Hauptmann, was wiegt ein Freund nicht? Wir retten ihn oder retten ihn nicht. So wollen wir ihm wenigstens doch eine Todesfackel anzünden, wie sie noch keinem König geleuchtet hat, die ihm den Buckel braun und blau brennen soll. Weißt du, Schweizer, wie viel es Tote gesetzt hat? 83, sagt man. Roller, du bist teuer bezahlt. Ha! Wer kann der Flamme befehlen, dass sie nicht auch durch die gesegneten Saaten wüte, wenn sie das Genick der Hornisse zerstören soll? Ha! Da kommt unser Hauptmann. Seht euch vor, Römer! Es spukt! Ganze Haufen böhmischer Reiter schwadronieren um Holz herum. Hauptmann! Hauptmann, Hauptmann! Sie haben uns die Spur abgelauert. Rings ziehen ihre etliche Tausend einen Kordon um den mittleren Wald. Ha? Kinder, nun gilt's. Wir sind verloren oder wir müssen fechten wie angeschossene Eber. Ah, ich will ihnen mit meinen Fangern den Bauch schlitzen, dass ihnen die Kutteln schuhlang herausplatzen. Tot schreien sie. Tot. Jetzt bin ich Herr. Wer wird nun kommen und es wagen, mich vor Gericht zu fordern? Oder mir ins Angesicht zu sagen, du bist ein Schurke? Weg denn mit dieser lästigen Larve von Sanftmut und Tugend. Nun sollt ihr den nackten Franz sehen und euch entsetzen. Er streichelte und koste den Nacken, der gegen ihn störrig zurückschlug. Streicheln und kosen ist meine Sache nicht. Ich will euch die zackigten Sporen ins Fleisch hauen und die scharfe Geißel versuchen. In meinem Gebiet soll's so weit kommen, dass Kartoffeln und Dünnbier ein Traktament für Festtage werden. Und wehe dem, der mir mit vollen, feurigen Backen unter die Augen tritt. Blässe der Armut und sklavischen Furcht sind meine Leibfarbe. In diese Lieberei will ich euch kleiden. Ist das das Drachennest? Mit eurer Erlaubnis, meine Herren. Ich bin ein Diener der Kirche und draußen stehen 1700, die jedes Haar auf meinen Schläfen bewachen. Mich sendet die hohe Obrigkeit, die über Leben und Tod spricht. Ihr Diebe, giftige Otterbrut, die im Finstern schleicht und im Verborgenen sticht. Aussatz der Menschheit. Und hör auf zu schimpfen, oder? Pfui, pfui, pfui, doch Schweizer. Du verdirbst ihm hier das Konzept. Er hat seine Predigt so brav auswendig gelernt. Nur weiter, mein Herr, weiter. Aussatz der Menschheit. Und doch, feiner Hauptmann, das Zettergeschrei verlassener Mütter heult deinen Versen nach. Blut saufst du wie Wasser. Menschen wägen auf deinem mörderischen Dolch keine Luftblase auf. Ah, ja, sehr wahr, sehr wahr. Weiter, weiter. Entsetzlicher Mensch, picht nicht das Blut zahlloser Ermordeter an deinen verfluchten Fingern? Hast du nicht das Heiligtum des Herrn mit diebischen Händen durchbrochen? Hast du nicht Feuerbrände in unsere gottesfürchtige Stadt geworfen und den Pulverturm über die Häupter guter Christen herabgestürzt? Meisterlich geraten. Bis hierher, aber jetzt mal zur Sache. Was lässt mir der hochlöbliche Magistrat durch Sekund machen? Höre denn, wie gütig, wie langmütig das Gericht mit dir Böswicht verfährt. Wirst du jetzt gleich zum Kreuz kriechen. Sie drückt das Auge bei der Hälfte deiner Verbrechen zu und lässt es, denk doch, und lässt es bei dem Rade bewenden. Hauptmann, soll ich diesen Kerl das Oberst zu Unterst und das Firmament wie einen Kegel aufsetzen? Mir, lass mich knien vor dir niederfallen. Mir, lass die Wollust, ihn zu Brei zusammenzureiben. Ah. Weg von ihm, weg. Mag es keiner, ihn anzurühren. Herr Pater, hören Sie nun. Bemerken Sie die 4 kostbaren Ringe, die ich an jedem Finger trage? Gehen Sie hin und richten Sie Punkt für Punkt den Herren des Gerichts über Leben und Tod aus, was Sie sehen und hören werden. Diesen Rubin zog ich einem Minister vom Finger, den ich auf der Jagd zu den Füßen seines Fürsten niederwarf. Er hatte sich aus dem Pöbel Staub zu seinem ersten Günstling emporgeschmeichelt. Der Fall seines Nachbars war seine Hoheit Schemel. Tränen der Weisen huben ihn auf. Diesen Demand zog ich einem Finanzrat ab, der Ehrenstellen und Ämter an die Meistbietenden verkaufte und nicht trauernden Patrioten von seiner Tür stieß. Diesen Achat trag ich einem Pfaffen ihres Gelichters zur Ehre, den ich mit eigener Hand erwürgte, als er auf offener Kanzel geweint hatte, dass die Inquisition so in Zerfall käme. Ich könnte Ihnen noch mehr Geschichten von meinen Ringen erzählen, wenn mich nicht schon die paar Worte gereuten, die ich mit Ihnen verschwendet habe. Dass ein Bösewicht noch so stolz sein kann. Nicht genug? Jetzt will er stolz reden. Geh hin und sage dem hochlöblichen Gericht, das über Leben und Tod würfelt, sag ihnen, mein Handwerk ist wieder Vergeltung. Rache ist mein Gewerbe. Gut, mit dir bin ich fertig. So höret denn ihr. Werdet ihr jetzt gleich diesen verurteilten Missetäter gebunden überliefern? Seht, so soll euch die Strafe erlassen sein. Und jedem unter euch soll der Weg zu einem Ehrenamt offenstehen. Nun, wie schmeckt das, Majestät? Bindet ihn und seid frei! Hört ihr es auch? Hört ihr? Was stutzt ihr? Steht ihr verlegen da? Sie bittet euch Freiheit und ihr seid wirklich schon ihre Gefangenen. Überlegt ihr noch? Wankt ihr noch? Helfen Sie doch, Herr Pater. Ist der Kerl unsinnig? Sorgt ihr etwa, dass sie seine Falle sei, euch lebendig zu fangen? Lieselt hier! Ist der Generalpardon unterschrieben? Könnt ihr noch zweifeln? Seht doch. Was könnt ihr mehr verlangen? Eure Verbrechen legen sie für Jugendfehler, für Übereilungen aus. Mich allein wollen sie haben. War's noch unschlüssig? Oder glaubt ihr vielleicht, ich werde mich zur Wehr setzen, wenn ihr mich binden wollt? Wer ist der Erste, der seinen Hauptmann in der Not verlässt? Und wenn die Hölle uns neunfach umzingelte, rettet den Hauptmann. Sag dem Senat, der dich gesandt hat, du treffst unter Moors Bande keinen einzigen Verräter an. Rettet den Hauptmann! Rettet! Rettet! Rettet den Hauptmann! Ich werde unsinnig. Ich laufe davon. Hat man je von sowas gehört? Jetzt sind wir frei. Kameraden! Tod oder Freiheit. Wenigstens sollen sie keinen lebendig haben. Schon wieder hier, eigensinnige Schwärmerin? Lass die Toten schlafen und mache die Lebendigen glücklich. Ich komme... Und wann gehst du wieder? Oh weh, kein so finsteres, stolzes Gesicht. Du betrübst mich, Amalia. Ich komme dir zu sagen... Ich muss wohl hören. Franz von Moor ist ja gnädiger Herr geworden. Ja, ich bin Herr. Aber ich möchte es vollends ganz sein, Amalia. Die Liebe meines Vaters musst du in seinen Söhnen belohnen und Karl ist tot. Staunst du? Schwindelt dir? Ja, Franz der Beneidete, der Gefürchtete, erklärt sich freiwillig für Amalias Sklave. Warum spaltet der Blitz die ruchlose Zunge nicht? Nicht so ungestüm. Freilich krümmt Franz sich nicht wie ein girrender Seladon vor dir. Franz spricht und wenn man nicht antwortet, so wird er befehlen. Befehlen. Mir befehlen. Noch weiß ich Mittel, den Stolz eines Starrkopfs niederbeugen zu können. Klöster und Mauern. Bravo. Herrlich! Willkommen in deinem Kloster. Auf mit deinen Mauern. Gib Acht! Jetzt hast du mich die Kunst gelehrt, wie ich dich quälen soll. An den Haaren will ich dich in die Kapelle schleifen, den Degen in der Hand dir den ehelichen Schwur aus der Seele pressen, dein jungfräuliches Bette im Sturm ersteigen und deine stolze Scham mit noch größerem Stolze besiegen. Nimm erst das zur Aussteuer hin! Speiefeuer und Mord aus den Augen. Mich ergötzt der Grimm eines Weibes. Mach dich nur schöner, begehrenswerter. Komm, diese Sträuben wird mir die Wollust in erzwungenen Umarmungen würzen. Ich glühe vor Sehnsucht. Jetzt, gleich, sollst du mit mir gehen. Verzeih mir, Franz. Siehst du, Bösewicht? Was ich jetzt aus dir machen kann. Wag es einmal mit unzüchtigem Griff meinen Leib zu betasten. Dieser Stahl soll deine geile Brust mitten durchrennen. Fleuch auf der Stelle! Ach, wie mir wohl ist. Jetzt kann ich frei atmen. In ein Kloster, sagt er. Dank dir für diese glückliche Entdeckung. Ich wollte euch bitten, mir eine Handvoll Wassers aus diesem Strome zu holen. Aber ihr seid alle matt bis in den Tod. Auch ist der Wein all in unseren Schläuchen. Seht doch, wie schön das Getreide steht. Die Bäume brechen fast unter ihrem Segen. Der Weinstock. Voll Hoffnung. Es gibt ein fruchtbares Jahr. Meinst du? Und so würde doch ein Schweiß in der Welt bezahlt. Einer? Aber es kann ja über Nacht ein Hagel fallen und alles zu Grund schlagen. Oh, wie herrlich die Sonne dort untergeht. So stirbt ein Held. Anbetungswürdig. Du scheinst tief gerührt. Da ich noch ein Bube war, war es mein Lieblingsgedanke, wie sie... zu leben, zu sterben, wie sie. Das war ein Bubengedanke. Heitre dich auf. Sieh diese malerische Landschaft, den lieblichen Abend. Ja, Freunde, die Welt ist so schön. Nun, das war wohlgesprochen. Und ich, so hässlich auf dieser schönen Welt. Und ich, ein Ungeheuer auf dieser herrlichen Erde. Oh weh, oh weh. Meine Unschuld. Meine Unschuld. Seht, es ist alles hinausgegangen, sich im friedlichen Strahl des Frühlings zu sonnen. Warum ich allein die Hölle saugen aus den Freuden des Himmels, mitten in den Blumen der glücklichen Welt. Ein heulender Abaddonna. Unbegreiflich. Ich habe ihn noch nie so gesehen. Lauf zu, Hauptmann. Hier ist Wasser genug und frisch wie Eis. Ach, du blutest ja. Was hast du gemacht? Narr, ein Spaß, der mich bald zwei Beine und einen Hals gekostet hätte. Hier, wisch dir dein Gesicht ab. Sonst sieht man ja die Narben nicht, die die böhmischen Reiter in deine Stirne gezeichnet haben. Diese Narben stehen dir schön. Ha, hat noch Platz genug für ihrer 30. Ja, Kinder, es war ein heißer Nachmittag und nur einen Mann verloren. Mein Roller starb einen schönen Tod. Wie viel waren es doch von den Feinden, die auf dem Platze blieben? 300 in allem. Fräulein Amalia! Fräulein Amalia! Unglücklicher, was störest du mich? Vergebung. Vergebung. Ich habe euch sehr beleidigt, Fräulein Amalia. Steh auf. Geh. Ich will nichts wissen. So, höret, nur ein einziges Wort. Karl lebt noch. Unglücklicher! Nicht anders, nur noch ein Wort. Euer Oheim. Du lügst! Euer Oheim. Karl lebt noch? Auch euer Oheim. Verratet mich nicht. Karl lebt noch. Hey, holla. Was sind das für Gesichter? Sollten's... Wie? Wenn's diese... Sie sind's. Sind's. Ich will sie anreden. Gebt Acht. Wer kommt da? Verzeihen Sie. Ich weiß nicht, gehe ich recht oder unrecht? Wer müssen wir sein, wenn Sie recht gehen? Männer! Ob wir das auch gezeigt haben, Hauptmann? Männer suche ich, die den Tod ins Gesicht sehen. Die Freiheit höher schätzen als Ehre und Leben. deren bloßer Name willkommen dem Armen und Unterdrückten, die beherztesten Feig und Tyrannen bleich macht. Lieber Junge, wir duzen einander. Kennen Sie auch den Hauptmann? Du bist in dieser Miene. Wer sollte dich ansehen und einen anderen suchen? Wie ist dein Name? Kosinski. Wie? Kosinski? Weißt du auch, dass du ein leichtsinniger Knabe bist und über den großen Schritt deines Lebens weggaukelst wie ein unbesonnenes Mädchen? Ich weiß, was du sagen willst. Ich bin 24 Jahre alt. Aber ich habe Degen blinken gesehen und Kugeln um mich surren gehört. Oh, junger Herr. Geh. Geh, du bist deiner Amme entlaufen, weil sie dir mit der Rute gedroht hat. Was zum Henker, Hauptmann? Was denkst du? Willst du diesen Herkules fortschicken? Mordknabe. Verstehst du das Wort auch? Du magst ruhig schlafen gegangen sein, wenn du Mondköpfe abgeschlagen hast. Aber einen Mord auf der Seele tragen. Was soll der fürchten, der den Tod nicht fürchtet? Brav, unvergleichlich. Man kann sich täuschen, glaube mir. Man kann das für Stärke des Geistes halten, was doch am Ende Verzweiflung ist. Glaube mir und mach dich eilig hinweg. Nein, nein, ich fliehe jetzt nicht mehr. Wenn dich meine Bitten nicht rühren, so höre die Geschichte meines Unglücks. Ich wurde durch den frühen Tod meines Vaters Herr eines ansehnlichen Ritterguts. Die Gegend war paradiesisch, denn sie enthielt einen Engel, ein Mädchen. Sie war bürgerliche Geburt, eine Deutsche, aber ihr Anblick schmelzte die Vorurteile des Adels hinweg. Mit der schüchternsten Bescheidenheit nahm sie den Trauring von meiner Hand. Und übermorgen sollte ich meine Amalia vor den Altar führen. Amalia? Mitten im Taumel der auf mich wartenden Seligkeit werd ich durch einen Expressen nach Hof zitiert. Man zeigte mir Briefe, die ich geschrieben haben sollte, voll verräterischen Inhalts, warf mich ins Gefängnis. Alle meine Sinnen waren hinweg. Und unterdessen? Nur weiter, ich rieche den Braten schon. Hier lag ich einen Monat. Mir bangte für meine Amalia, die meines Schicksals wegen jede Minute würde einen Tod zu leiden haben. Endlich erschien der erste Minister des Hofes, wünschte mir zur Entdeckung meiner Unschuld Glück. Jetzt, im Triumphe nach meinem Schloss, zu meiner Amalia. Sie war verschwunden. Man hatte ihr die Wahl gelassen, ob sie mich lieber sterben sehen oder die Mätresse des Fürsten werden wollte. Im Kampf zwischen Ehre und Liebe entschied sie für das Zweite und ich war gerettet. Amalia, ich muss sie sehen. Auf, raff zusammen. Du bleibst, Kosinski. Packt eilig zusammen. Wohin? Wohin? Wohin? Wer fragt wohin? Meine Amalia ist ein unglückliches Mädchen. Auf, hurtig alle, nach Franken. Ja! Graf von Brandt. Wo ist das Fräulein? Gnädiger Herr, erlaubt einem armen Mann, euch um etwas zu bitten. Es ist dir gewährt. Was willst du? Eure Hand. Eure Hand, ich bitte euch. Du sollst nicht. Ich muss. Ach, liebster, bester Karl. Freund, was sagst du? Ich verstehe dich nicht. Ah, leugnet nur. Verstellt euch, schön, schön. Ihr seid immer mein bester, köstlicher Junker. Was für ein blinder Esel ich doch war, dass ich euch nicht im ersten Hui... Wer hätte sich das träumen lassen? Was ist das für eine Sprache? Wollt ihr eine Komödienrolle an mir probieren? Ei, pfui doch, das ist nicht fein. Einen alten Knecht so zum Besten zu haben. Ja, ja, Daniel, ich will's nicht mehr verhehlen. Ich bin dein Karl, dein verlorener Karl. Was macht meine Amalia? Eure Amalia? Oh, die wird's nicht überleben. Die wird sterben vor Freude. Sie vergaß mich nicht? Vergessen? Was schwätzt ihr wieder? Euch vergessen? Da hättet ihr sollen dabei sein, hätten sollen mit ansehen, wie sie sich gebärdete, als die Zeitung kam, ihr wärt gestorben. Was? Die der gnädige Herr ausstreuen ließ. Was sagst du? Mein Bruder? Ja, euer Bruder. Und wie sauber sie ihn abkappte, wenn er ja alle Tage seinen Antrag machte. Oh, ich muss ihn, ihr die Botschaft bringen. Halt, halt! Sie darf's nicht wissen. Darf's niemand wissen. Auch mein Bruder nicht. Euer Bruder? Nein, beileibe nicht. Oh, ich sage euch, es gibt garstige Menschen, garstige Brüder, garstige Herren. Aber ich möchte um alles Gold meines Herrn willen kein garstiger Knecht sein. Der gnädige Herr hielt euch für tot. Was brummst du da? Und wenn man freilich so ungebeten aufersteht. Was? Euer Bruder war des Herrn selig einziger Erbe. Alter, was murmelst du da? Wartet noch, rede deutlicher. Betrogen? Betrogen. Da fährt es über meine Seele wie der Blitz. Mörder, Räuber, durch spitzbübische Künste, angeschwärzt von ihm, verfälscht, unterdrückt meine Briefe. Oh, ich blöder, blöder, blöder Tor. Ich hätte glücklich sein können. Oh, Büberei. Büberei. Das Glück meines Lebens. Bübisch. Bübisch hinweg betrogen. Es wird Nacht und der Hauptmann noch nicht da. Versprach doch, Schlag 8 Uhr wieder bei uns einzutreffen, wenn ihm Leides geschehen wäre. Grimm. Da brennst du dich beim Henker. Er ging nicht von uns wie einer, der einen Schelmenstreich im Schild führt. Grimm, hier auf ein Wort. Was? Psst. Ich weiß nicht, was du oder ich für Begriffe von Freiheit haben. Dass wir an einem Karren ziehen wie Stiere und dabei wunderviel von Independenz deklamieren, es gefällt mir nicht. Wo will das hinaus? Rede Deutscher. Du sprichst vom Hauptmann. Psst, doch, psst. Hauptmann, sagst du? Wer hat ihn zum Hauptmann über uns gesetzt? Oder hat er nicht diesen Titel usurpiert, der von Rechts wegen mein ist? Wie? Legen wir darum unser Leben auf Würfel, dass wir am Ende noch von Glück sagen, die Leibeigenen eines Sklaven zu sein? Leibeigene? Da wir Fürsten sein könnten? Es soll anders werden, Grimm. Wenn du bist, wofür ich dich immer hielt. Man vermisst ihn, gibt ihn halb verloren. Mich deucht seine schwarze Stunde schlägt. Wie? Hast du nicht einmal so viel Mut, einen kühnen Wink zu verstehen? Ha, Satan, worin verstrickst du meine Seele? Psst. Hat's gefangen? Ja. Gut. So folge. Ich hab mir's gemerkt, wo er hinschlich. Komm. Zwei Pistolen fehlen selten und dann... So sind wir die Ersten, die den Säugling ertreußen. Herr Bestie! Ah. Oh. Man hat uns belauscht. Ja, eben recht erinnerst du mich an die böhmischen Wälder. Warst du nicht die Memme, die anhub zu schnadern, als sie riefen, der Feind kommt? Ich hab damals bei meiner Seele geflucht. Fahr hin, Meuchelmörder! Da, da, da! Gott, Pepino, ruhig, Kameraden! Ruhig, Kameraden! Lasst euch den Bettel nicht unterbrechen! Die Bestie ist dem Hauptmann immer giftig gewesen und hat keine Narbe auf der ganzen Haut! Schweizer! Noch einmal, gebt euch zufrieden! Aber zum Teufel, Kamerad! Was hattet ihr miteinander? Der Hauptmann wird rasend werden! Hier naht Amalien. Sieh da, gnädiges Fräulein. Ah, der Herr Graf. Unser treuer Diener Daniel hat mich hierhin einbestellt. Du weinst, Amalia? Psst. Und wer ist der Glückliche, um den sich das Aug eines Engels versilbert? Verdient er diese Vergötterung? Verdient er? Wenn sie ihn gekannt hätten. Ha. Ich würde ihn beneidet haben. Angebetet, wollen Sie sagen. Aber Sie hätten ihn so lieb gehabt. Es war so viel in seinem Angesicht, in seinen Augen, im Ton seiner Stimme, dass Ihnen so gleichkommt, dass ich so liebe. Er ist nicht mehr. Er segelt auf ungestümen Meeren. Amalias Liebe segelt mit ihm. Er wandelt durch ungebahnte, sandigte Wüsten. Aber die Seelen versetzen sich aus dem staubigten Kerker und treffen sich im Paradies der Liebe. Sie scheinen traurig, Herr Graf. Die Worte der Liebe machen auch meine Liebe lebendig. Was, Sie lieben eine andere? Oh Gott, was... Was habe ich gesagt? Sie glaubte mich tot und blieb treu dem Todgeglaubten. Sie hörte wieder, Ich lebe und opferte mir die Krone einer Heiligen auf. Sie weiß mich in Wüsten irren und im Elend herumschwärmen, und ihre Liebe fliegt durch Wüsten und Elend mir nach. Auch heißt sie Amalia. Wie Sie, gnädiges Fräulein. Wie beneide ich Ihre Amalia. Oh, sie ist ein unglückliches Mädchen. Ihre Liebe ist für einen, der verloren ist und wird ewig niemals belohnt. Sagt man nicht, es gäbe eine bessere Welt, wo die Traurigen sich freuen und die Liebenden sich wieder erkennen? Ja, eine Welt, wo die Schleier hinwegfallen und die Liebe sich schrecklich wiederfindet. Ewigkeit heißt ihr Name. Meine Amalia ist ein unglückliches Mädchen. Unglücklich? Und sie lieben? Unglücklich, weil sie mich liebt. Wie wenn ich ein Totschläger wäre. Wie, mein Fräulein, wenn Ihr Geliebter Ihnen für jeden Kuss einen Mord aufzählen könnte? Wehe meiner Amalia. Sie ist ein unglückliches Mädchen. Wie bin ich ein glückliches Mädchen? Mein einziger ist Nachtstrahl der Gottheit. Und die Gottheit ist Huld und Erbarmen. Nicht eine Flieg konnte er leiden sehen. Seine Seele ist so fern von einem blutigen Gedanken, als fern der Mittag von der Mitternacht ist. Willst mich, Hektor, ewig mir entreißen, wo des eherziehend mordend Eisen dem Patroklus schrecklich Opfer bringt? Wer wird künftig deinen kleinen leeren Speere werfen und die Götter ehren, wenn hinunter dich der Xanthus schlingt? Teures Weib, geh, hol die Todeslanze. Lass mich fort zum wilden Kriegestanze. Ein Pistolenschuss! Noch einer! Voller! Der Hauptmann! Sei willkommen, mein Hauptmann. Ich bin ein bisschen vorlaut gewesen, seit du weg bist. Sei du Richter zwischen mir und diesem. Von hinten hat er dich ermorden wollen. Mein Moritz tot? Das hast du nicht getan, Schweizer. Bei Gott, ich hab's wahrlich getan. Und es ist beim Teufel nicht das Schlechtste, was ich in meinem Leben getan habe. Ich verstehe. Lenker im Himmel. Ich verstehe. Die Blätter fallen von den Bäumen. Und mein Herbst ist gekommen. Schafft mir diesen aus den Augen. Gib uns Ordre, Hauptmann. Was sollen wir weiter tun? Bald. Bald ist alles erfüllt. Erbarmen einem Elenden. Erbarmen. Das ist meines Vaters Stimme. Hier. Habe Dank. O Gott. Erschienen ist die Stunde der Erlösung. Geist des alten Moors. Was hat dich beunruhigt in deinem Grab? Hast du eine Sünde in jene Welt geschleppt, die dir den Eingang in die Pforten des Paradieses verrammelt? Rede. Rede. Ich bin der Mann der bleichen Furcht nicht. Ich bin kein Geist. Taste mich an. Ich lebe. Oh, ein elendes, erbärmliches Leben. Was? Du bist nicht begraben worden? Ich bin begraben worden. 3 volle Monde schon in einem finstern, unterirdischen Gewölbe. Von keinem Freund besucht. Himmel und Erde, wer hat das getan? Das hat mein Sohn Franz getan. Franz? Franz, o ewiges Chaos. Wenn du ein Mensch bist, oh, so höre den Jammer eines Vaters. 3 Monden schon habe ich's tauben Felsenwänden zugewinselt. Aber ein hohler Widerhall äffte meine Klagen nur nach. Darum, wenn du ein Mensch bist und ein menschliches Herz hast. Diese Aufforderung könnte die wilden Bestien aus ihren Löchern hervorrufen. Auf, ihr Klötze! Ihr Eisklumpen! Ihr trägen, fühllosen Schläfer, auf! Will keiner erwachen! Hey, holla! Schaut her! Die Gesetze der Welt sind Würfelspielworden. Der Sohn hat seinen Vater erschlagen. Was sagt der Hauptmann? Nein, nicht erschlagen. Das Wort ist Beschönigung. Der Sohn hat den Vater 1000-mal gerädert, gespießt, gefoltert, geschunden. Rache. Rache dir, grimmig beleidigter, entheiligter Greis. So zerreiß ich von nun an auf ewig das brüderliche Band. Verraten? Verraten? Geister, ausgespien aus Gräbern. Losgerüttelt das Totenreich aus dem ewigen Schlaf. Brüllt wider mich. Mörder? Mörder! Er regt sich da. Fort, zündet Licht an. Alles soll auf sein, in Waffen. Alle Gewehre geladen. Seht ihr sie dort? Den Bogengang hinschweben? Wen? Ihr Dummkopf. Wen? So kalt, so leer, fragt ihr. Wen? Hörtet ihr keinen Tumult in der Nähe? Kein Siegesgeschrei? Wo ist Karl? Der Graf, wollte ich sagen. Ihr wisst's nicht. Ich will euch das Herz aus den Rippen stampfen. Mit eurem verfluchten Wir wissen nicht. Fort! Holt den Pastor. Ich zittere. Bin totenbleich. Habe das Fieber. Ich bin ernstlich krank. Ja, freilich. Freilich, das ist's alles. Träume bedeuten nichts, nicht wahr? Träume kommen ja aus dem Bauch. Und Träume bedeuten nichts. O du ewige Güte. Ich hab den Verstand verloren. Wo bin ich? Mir dauert, ich hätte ein königlich Mahl gehalten. Und mein Herz wäre guter Dinge. Plötzlich traf ein ungeheurer Donner mein schlummerndes Ohr. Ich taumelte bebend auf. Und siehe, da erscholl's wie aus ehernen Posaunen. Erde, gib deine Toten! Gib deine Toten mehr! Ich stand am Fuß des donnernden Zina. Und über mir Gewimmel und unter mir. Und oben, auf der Höhe des Bergs, auf drei rauchenden Stühlen, drei Männer, vor deren Blick flohe die Kreatur. Das ist ja das leibhafte Konterfei vom jüngsten Tag. Mir war's, als hörte ich meinen Namen genannt aus den Wettern des Berges. Und mein innerstes Mark gefror. Schnell begann die Waage zu klingen, zu donnern der Fels. Und die Stunden zogen vorüber, eine nach der anderen, an der links hangenden Schale. Und eine nach der anderen warf eine Todsünde hinein. Oh Gott, vergib mir. Nein, das tut er nicht. Zuletzt kam ein alter Mann, schwer gebeuget von Gram. Angebissen den Arm von wütendem Hunger. Aller Augen wandten sich scheu vor dem Mann. Ich kannte den Mann. Er schnitt eine Locke von seinem silbernen Haupthaar, warf sie hinein in die Schale der Sünden. Und siehe, sie sank plötzlich zum Abgrund. Und die Schale der Versöhnung flatterte hoch auf. Einen Pastor, heißt ihn eilen. Gott sei mir gnädig. Nein, sag ich. Elender Schlupfwinkel, hinter dem sich deine Feigheit verstecken will. Öd, einsam, taub ist's droben über den Sternen. Wenn's aber doch etwas mehr wäre. Nein, es ist nicht, ich befehle. Es ist nicht. Wenn's aber doch wäre. Weh dir, wenn's nachgezählt worden wäre. Wenn's dir vorgezählt würde, diese Nacht noch? Warum schaudert mir so durch die Knochen. Sterben. Warum packt mich das Wort so? Sie läuten die Glocke. Alles soll in die Kirche, auf die Knie fallen. Alles beten für mich. Ich will sterben. Seht ihr? Sterben. Es wird zu spät. Betet doch. Betet. Ich will. So betet doch. Ich will. Ich beschwöre euch auf den Knien. Beschwöre ich euch. So betet doch. Kann ich nicht. Stirb. Schlag tot. Hier. Brech ein. Ich sehe dich. Du musst allein. Verdammt. Nein, ich will in die Hölle, wollte ich schon sagen. Wirklich? Ich will drin so etwas. Warum zag ich so vor dieser bohrenden Spitze? Die Tür kracht, stürzt, unentrinnbar. So erbarme du dich, Rainer. Mordkanaille, wo bist du? Hat er so wenig Freunde? Wohin hat sich die Bestie verkrochen? Halt, halt! Halt, was liegt hier im Weg? Zündet hierher. Er hat das Präveniere gespielt. Hier liegt er, wie eine Ratte, aufgespießt. Tot? Was? Tot? Ohne mich tot? Erlogen, sag ich. Gebt acht, wie er hurtig auf die Beine springt. Hey, du! Es gibt einen Vater zu ermorden. Schweizer, gib dir keine Mühe. Der Bau ist tot. Ja, er freut sich nicht. Er ist maustot. Gehe zurück und saget meinem Hauptmann. Er ist maustot. Mich seht er nicht wieder. Er kommt noch nicht. Verzeihung sei seine Strafe. Meine Rache verdoppelte Liebe. Nein. Bei meiner grimmigen Seele. Oh, mein Kind. Was? Du weinst um ihn? An deinem Grabe? Erbarmung. Oh, Erbarmung. Ich habe einen Sohn gequält. Und dein Sohn musste mich wieder quälen. Oh, mein Karl, vergib mir. Oh, vergib mir. Er vergibt euch. Wenn er es wert ist, euer Sohn zu heißen. Er war euch lieb, euer anderer Sohn? Wärst du meines Karls Hand? Weh mir. Kein Sohn mehr, der mir die Augen zudrücken könnte. Dein Sohn. Ja, alter Mann. Dein Sohn ist ewig verloren. Ewig? Sagst du? Ewig, sagte ich. Wenn ich jetzt deinen Sohn weghaschte. Vatersegen, sagt man, geht niemals verloren. Auch mein Franz verloren? Gib mir deinen Segen. Dass du den Sohn vertilgen musstest, Retter des Vaters. Sei so glücklich, als du dich erbarmest. Doch wie köstlich ist's, wenn Brüder einträchtig beisammen wohnen. Lern diese Wollust verdienen, junger Mann. Deine Weisheit sei die Weisheit der grauen Haare, aber dein Herz sei das Herz der unschuldigen Kindheit. Karl, Oheim, die Toten schreien sie seine, standen auf. Seine Stimme. Mein Oheim lebendig in diesem Wald. Amalia, meine Tochter, Amalia. Wer bringt dieses Bild vor meine Augen? Ich hab ihn. Oh, ihr Sterne, ich hab ihn. Bräutigam, mein Bräutigam. Sie vergibt mir. Sie liebt mich. Rein, rein bin ich wieder Äther des Himmels. Sie liebt mich. Sie liebt mich. So weinet, weinet doch auch. Weinet, weinet, seid mit mir glücklich. Oh, Amalia. Amalia. Amalia. Halt ein, Verräter. Roller? Denk an die böhmischen Wälder. Schweizer? Hörst du? Sagst du? An die böhmischen Wälder sollst du denken. Treuloser, wo sind deine Schwüre? Du schwurst uns nie zu verlassen. Ehrloser, Treuvergessener. Und du willst abfallen, wenn eine Metze greint? Schau her. Schau. Auch du, Spiegelberg? Marsch mit uns. Opfer um Opfer. Amalia für die Bande. Es ist aus. Blöder Tor, ich. Warum wollte ich es auch? Komm jetzt. Führ uns weiter. Hauptmann. Kommt, Kameraden. Halt! Halt! Einen Stoß. Einen Todesstoß. Neu verlassen? Zeug dein Schwert und erbarme dich. Das Erbarmen ist zu den Bären geflohen. Ich töte dich nicht. Um Gottes Willen. Um aller Erbarmungen willen. Ich will ja nicht Liebe mehr. Sieh, meine Hand zittert. Die ist ja so leicht. So leicht, bist ja Meister im Morden. Weib, was sagst du? Horn! Seht, ich hab euch einen Engel geschlachtet. Wie? Seht doch recht her. Oh, über mich, Narren. Der ich wähnete, die Welt durch Gräuel zu verschönern und die Gesetze durch Gesetzlosigkeit aufrechtzuhalten. Friedrich Schiller, Die Räuber. Es sprachen Karl Mohr, Oliver Stokowski, Franz Mohr, Wolfgang Pregler, Amalia von Edelreich, Alexandra Henkel, Der alte Mohr, Hans-Michael Rehberg, Spiegelberg, Silvester Groth, Schweizer, Oliver Mallison, Grimm, Frank Stöckle, Roller, Martin Bross, Schwarz, Andreas Grothgar, Kosinski, Timothy Peach, Hermann, Lukas Gregorowitsch, Pater, Horst Hildebrandt, Daniel, Friedrich von Bülow, Ton Dietmar Rötzel, Schnitt Christiane Köhler und Waltraud Gruber, Regieassistenz Benno Schor, Musik Henrik Albrecht, Bearbeitung und Regie Leonhard Koppelmann. Produktion Südwestrundfunk 2006. Dramaturgie Klaus Schmitz. Und das ist Musik aus der Zeit des Sturm und Drang. Karl Philipp Emanuel Bach, Versuch über die wahre Art, das Klavier zu spielen. Musik von Karl Philipp Emanuels Vater Johann Sebastian können Sie morgen in unserer Sendereihe Drolde Kunst hören. Da liest Dörte Lisewski Texte von Immanuel Kant. Unter anderem Schiff spielt Bachs Goldberg-Variationen. Morgen in Drolde Kunst um 8.15 Uhr. Nächste Woche bringen wir im Ö1 Hörspieltermin jene Produktion, die heuer mit dem renommierten Primarolitsch ausgezeichnet wurde. Georg Büchners Wojciech in einer Hörspielfassung von Stefan Weber mit Markus Meyer als Wojciech. Nächsten Samstag um 14 Uhr. Bis dahin, Ihr Kurt Reisnecker. Musik. ÖA.